Aufgabe 5b. Frau Schuster, sind Sie verheiratet? Nein, ich bin geschieden. Und Sie, Gül? Ich bin verheiratet. Ich habe 2 Kinder. Und Sie, Eva? Ich bin nicht verheiratet, aber ich habe einen Freund. Und Sie, Gregory? Sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet, aber meine Frau und ich sind getrennt. Und ich bin ledig.